Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht geht es um Joni Mitchell, weil sie wunderbare Musik macht und gemacht hat und weil sie am 7. November 50 Jahre alt wird. And I get the urge for Hurt You Going, ein ganz früher Song von Joni Mitchell. Dieses Lied gefiel schon 1966 dem US-amerikanischen Folksänger Tom Rush so gut, dass er Joni Mitchell darum bat, es in sein Repertoire übernehmen zu dürfen. Ihre Verbindung von eigenen, metaphernreichen Texten und Folk-Gitarren-Akkorden beeindruckte den damals schon ziemlich bekannten Tom Rush sehr. Rush besorgte Joni Mitchell später ein Engagement in einem New Yorker Club und nahm Urge for Going und noch gleich zwei weitere Mitchell-Songs für seine 68er LP The Circle Game auf. Joni Mitchells Musik überschritt irgendwann die Grenzen der Folkmusik. Seitenhieb auf das Geschäft mit der Glimmstängelsucht, inklusive der Klänge eines Zigarettenautomaten. Danach das Wechselspiel von rockigen und leicht angejazzten Klängen von Wild Things Run Fast, zwei Aufnahmen Joni Mitchells aus den Jahren 86 und 82, die nicht mehr viel mit ihren vorigen Anfängen zu tun hatten. Die Background-Vocals der beiden Nummern, mehrere eng beieinander liegende, sich fein reibende Stimmen, sang die Kanadierin allein im Playback-Verfahren. Solche Gesangssätze sind eine Spezialität von Joni Mitchell. Alan Banks erzählte sie 1988 in Bezug auf das damals entstehende Interesse an Weltmusik, sie, David Crosby und Graham Nash hätten sich schon Ende der 60er Jahre für bulgarische Chormusik interessiert. Sie glaube, dass ihr Harmonie-Background schon davon beeinflusst ist. Vermutlich wurde Joni Mitchells Interesse an subtilen Harmony-Vocals auch durch eine US-amerikanische Form mehrstimmigen Gesangs geweckt. Schon als Teenager mochte sie nämlich die Musik des Gesangstrios Lambert, Hendrix und Ross. The more I'm with you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never cease. But nothing's any good without you. 'Cause baby, you're my centerpiece. I'll buy a house and garden somewhere along a country road of peace. A little cottage on the outskirts where we can really find release. But nothing's any good without you. 'Cause baby, Centerpiece in der Originalfassung von Lambert, Hendrix und Ross, aufgenommen irgendwann zwischen 1958 und 1962. Joni Mitchell hat dieses Lied selber einmal auf Platte gesungen, quasi als nachträgliche Verbeugung vor dem Gesangstrio. Joni Mitchell wurde am 7. November 1943 als Roberta Joan Anderson geboren. Sie schrieb in den 70er Jahren einmal über ihre Jugendzeit: Ich wurde in Fort McLeod, Alberta, am Fuß der kanadischen Rocky Mountains geboren, einer Gegend von extremen Temperaturen und Fata Morganas. Als ich 2 Fuß vom Boden weg war, sammelte ich Glasscherben und Katzen. Als ich 3 Fuß groß war, zeichnete ich Tiere und Waldfeuer. Mit 4 Fuß entdeckte ich Jungs und Fahrräder. Als ich 5 Fuß groß war, fing ich an, zu Rock'n'Roll zu tanzen und an Lagerfeuern Top Ten und derbe Service-Songs zu singen. Jemand brachte mich auf Lambert, Hendrix und Ross, Miles Davis und später Bob Dylan. Während diesen Schüben in vertikaler Richtung gab es kurz den Kirchenchor, Stufe 1 im Klavierspiel, Bowling, die Kunstschule, Twist, Heirat, Laufmaschen and always Romance, extreme Temperaturen und Fata Morganas. So endet Joni Mitchells Jugendautobiografie. Sie sang zwar ein wenig zur Gitarre und Ukulele in Coffeehouse, aber eigentlich war ihre erste Liebe noch immer die Malerei. Das eine Jahr in der Grafikklasse der Kunstschule in Calgary war aber dann nicht so fesselnd. 1964 machte sie sich auf den Weg in den Osten Kanadas, 3 Tage Zugfahrt, während der sie ihren ersten eigenen Song schrieb. Ihr Auftritt beim Mariposa Folk Festival blieb nicht ohne Resonanz und sie beschloss, nicht mehr zur Kunstschule in Calgary zurückzukehren. Sie blieb in Toronto und nachdem sie sich als Verkäuferin die $140 Mitgliedsbeitrag für die Musikergewerkschaft verdient hatte, wuchs sie langsam in die Folkszene Torontos herein. In der befand sich auch einmal Neil Young. Joni Mitchell hat bei einem Konzert einmal davon erzählt, wie betrübt Neil Young gewesen wäre, dass er, als er 21 wurde, nicht mehr in seinen Lieblingsclub in Winnipeg rein durfte, wo all seine Freunde von der Rockband und die Mädchen gewesen wären. Er war zu alt. Statt Rock machte er also Folk. Als Reaktion darauf habe Neil Young den Song Sugar Mountain geschrieben, ein Song über den Verlust der Jugend und das Älterwerden. Ein Song, der Joni Mitchell wiederum inspirierte, quasi als Trost für Neil Young und sich selbst, auch ein Lied darüber zu schreiben. The Circle Game. In 1965 I was up in Canada and there was a friend of mine up there who had just left a rock and roll band in Winnipeg, Manitoba, near where I come from on the prairies, to become a folk singer. Ella Bob Dylan, who was his hero at that time. And at the same time that there were breaks in his life and he was going in a new and exciting direction, he had just newly turned 21, and that meant that in Winnipeg, he was no longer allowed into his favorite haunt, which was kind of a teeny bopper club, and once you're over 21, you couldn't get back in there anymore, so he was really feeling terrible because his girlfriends and everybody that he wanted to hang out with, his band could still go there, you know, but one of the things that drove him to become a folk singer was that he couldn't play in this club anymore, you know, because he was over the hill. That was about the same time that Esquire magazine was doing pictures of girls in trash bins, like once you were over 21, you'd had it and everything, you know, there was strange philosophy going around at that time. So he wrote this song, it was called Oh to Live on Sugar Mountain, and it was a lament for his lost youth. And it went, oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon, you're leaving there too soon. And I thought, God, you know, if we get to 21 and there's nothing after that, you know, that's a pretty bleak future. So I wrote a song for him and for myself to just sort of give me some hope. It's called The Circle Game. And your part goes... And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round. Circle.

and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way. Now they only block the sun. Noch in Toronto hatte Roberta Joan Anderson bei einem Auftritt den Folksänger Chuck Mitchell aus Detroit kennengelernt. Im Sommer 65 wurde geheiratet und man zog nach Detroit. Sie gaben gemeinsam Konzerte zwischen Toronto, New York, Philadelphia und Detroit. Zu ihren Freunden in Detroit gehörten Buffy St. Marie und Gordon Lightfoot und langsam entdeckten andere Sänger Joni Mitchells Songs. Die Ehe von Chuck und Joni Mitchell hielt nicht lange. Joni gab wohl noch eine Weile weiter Konzerte in Clubs im Staate Michigan. 1967 war sie auf jeden Fall in New York gelandet, in einem kleinen Apartment im Stadtteil Chelsea, nördlich vom Folkmecker Greenwich Village. Im Herbst 67 bestritt sie für $15 Gage im Café Agogo das Vorprogramm für Richie Havens. Buffy St. Marie überredete den damals 21-jährigen Elliot Roberts, sich diese tolle Songwriterin anzusehen. Roberts war so beeindruckt, dass er fortan seine Energien auf das Management der Karriere von Joni Mitchell konzentrierte. Kurze Zeit später sang Joni Mitchell in einem Club in Coconut Grove, Florida. Dort wurde ihr der gerade aus den Birds rausgeschmissene David Crosby vorgestellt, Ende 1967. Die beiden kamen sich näher. Manager Roberts verhandelte indessen in Kalifornien mit Warner Brothers über einen Plattenvertrag für Joni Mitchell. Reprise, die spätere Plattenfirma, hatte dann wohl vor, Jonis Gitarre-plus-Stimme-Konzept Folkrock-mäßig aufzumöbeln. Mitchell ist heute noch David Crosby sehr dankbar dafür, dass er das damals mit seinem Status als Expert verhindert hat. Er sagte, ich produziere sie. Und der Trick bestand darin, dass bei der Produktion nur feine Details zu Joni Mitchells Gesang und Gitarrenspiel hinzugefügt wurden. Manager Roberts, David Crosby und Joni Mitchell gingen nach Los Angeles, um dort die erste Platte aufzunehmen. David Crosby stellte Joni Mitchell und ihre Musik im Vorfeld der LP-Veröffentlichung allen möglichen Bekannten aus der LA-Szene vor, Peter Fonda und anderen Schauspielern, und im Hause des bekannten DJs B. Mitchell Reed hörten ihr John Sebastian, Cass Elliott und Michelle Phillips von den Mamas und Papas und andere zu. Und natürlich erzählte der DJ am nächsten Tag davon, leider könne von ihr Platte noch nichts spielen, aber wenn die Platte mal rauskäme. Als die Platte dann tatsächlich im Frühjahr 68 erschien, war der Name Joni Mitchell schon vielen in L.A. bekannt. The sidewalks are dry. Michael from Mountains von Joni Mitchells erste LP. Im Frühjahr 69 erschien dann die ebenfalls ohne große Klangzutaten produzierte zweite Platte, Clouds. Im selben Jahr tourte sie quer durch die USA im Vorprogramm der damals gerade entstandenen Supergroup Crosby, Stills & Nash. Joni Mitchell war dann zwar nicht selber in Woodstock, aber der Song, den sie damals in New York über das gerade stattfindende Festival geschrieben hat, dürfte einer ihrer bekanntesten sein. David Geffen, über dessen Plattenfirma Joni Mitchell heute und seit langem ihre Musik verbreiten lässt, war damals schon Co-Manager mit Elliot Roberts. Und als Manager von Crosby, Stills, Nash & Young hatte er auch einigen Einfluss auf die Popularität dieser späten Blumenkinderhymne gehabt. Die Filmemacher durften nämlich das Material von Crosby, Stills, Nash & Youngs Festivalauftritt nur dann in ihrem Woodstock-Film verwenden, wenn sie ihre Version des Mitchell-Songs quasi als Titelmelodie des ganzen Films einsetzten. Geffen konnte sich mit dieser Position durchsetzen, offensichtlich, weil er noch andere wichtige Künstler bei diversen Plattenfirmen vertrat. Manche Fans von Joni Mitchell versuchten in ihren Songs gern Privates zu finden. Sie suchten nach Spuren von ihren wie auch immer gearteten Beziehungen zu Leonard Cohen, David Crosby, James Taylor oder Graham Nash. Schon 1969 begann Joni Mitchell den Klatsch über ihr Privatleben als Belastung zu empfinden. Jahre später sagte sie einmal in einem Interview: "Wenn ich schreibe, zeige ich Privates und die Leute fällen Urteile. Dabei geht es sie überhaupt nichts an. Das bringt mich fast dazu, nur noch etwas Fiktives, Ausgedachtes zu schreiben. Aber ich muss meine Sache durchziehen." Joni Mitchell hat aber auch einmal gesagt: "Ich zeige intime Gefühle, weil Leute wissen sollten, wie andere Leute fühlen." But you know it's hard to tell when you're in the spell. Originalversion von dem Joni Mitchell-Song Willie. Graham Nash wurde damals von allen Leuten in der Laurel Canyon-Szene Willie genannt. Zu dem Zeitpunkt, als Joni Mitchells drittes Album 1970 erschien, hatte sie sich erst einmal aus dem Geschäft zurückgezogen. Später meinte sie dazu: Als ich mich zurückzog, fühlte ich, dass ich nie wieder vor Leuten spielen wollte. Ich hatte zu Live-Auftritten keine gute Einstellung. Ich fühlte, dass das, was ich schrieb, zu persönlich war, um Applaus zu bekommen. Joni Mitchell hatte finanziell sicherlich keine Probleme mehr. Sie ging auf Reisen. Griechenland, Spanien, Frankreich, von Jamaika nach Panama und in Kreta lebte sie 5 Wochen lang in einer von vielen bewohnten Höhlen. Carrie ist ein Song über die unbeschwerte Zeit, die sie mit Carrie, einem hellroten Teufel, auf Kreta verbracht hat. Joni Mitchell erzählt zuerst ein wenig über ihr Begleitinstrument, den Dulcimer, wer das Instrument gebaut hat und über die ungeklärte Frage, ob es auf eingewanderte Schotten oder Schweden zurückgeht. This is a mountain dulcimer from the Appalachian Mountains in America. It's a truly American folk instrument, right? And this was made for me by a girl named Joellen, who's from California. She does beautiful work. Just she's used all kinds of beautiful woods, Purple Heart for the sides, and Kokoburo, which is kind of a ripply orange wood for the back. And for the sound hole, she's carved little stylized swallows, and on the tuning head, there's a hawk. And this is the 12th one that she's built, and everybody's always waiting for the next one that she does, you know? As far as the origin of it goes, there's some confusion. Some people say that the Scots, when they came to the Appalachians, were longing for their bagpipes, you know? So they built this thing because it had lots of drones to it. And some people say that indeed it was the Swedes who, longing for their zither, created it. And other people say that one day they just took a fiddle and stretched it out and put it on their lap, and anyway, here it is, the Appalachian dulcimer. And you can tune it any way you want to, just like any instrument, like the guitar or the piano. I'm going into a tuning now that I call Matla tuning, because I found it, as well as the song I'm going to play, in Matala Crete. This is a song about a friend of mine from Matala, a friend of mine from London and Los Angeles and North Carolina. And put some flowers around the room. fare thee wells. Now the night is a starry dome, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. I'll carry it out again, and I'll put on some silver. We'll go to the mermaid cafe to have fun. Obwohl Joni Mitchell das Gerede über ihr Privatleben ja zur Last fiel, kehrte sie 1971 mit einer stark autobiografisch gefärbten Platte zurück. Nicht umsonst hieß sie Blue, mit einem durch und durch blauen Cover, auf dessen Vorderseite schemenhaft Joni Mitchells Gesicht erkennbar war. Mit dieser Platte, voller Trauer, trotz einiger leichterer Momente, erreichte Joni Mitchell ein größeres Publikum denn je. Für mich gibt es kaum eine andere Platte, mit der man sich als Hörer so gut identifizieren kann, wenn man richtig unglücklich verliebt und deprimiert ist. Nur einen Zustand, sondern auch eine Person. Am Ende des Songs bekommt Blue ein Geschenk. Blue, hier ist eine Muschel für dich. In ihr wirst du ein Seufzen hören, ein verwehtes Schlaflied. Dein Lied von mir. Mindestens so nah wie Blue geht mir noch ein weiteres Stück dieser Platte, allerdings in einer Live-Version, die Joni Mitchell 1974 spielte, A Case of You. Just before